Setz dich für diese Meditation der Dankbarkeit in einer bequemen, stabilen Position auf ein Kissen, ein Bänkchen, ein Stuhl. Schließ die Augen und spür deine Sitzposition. Nimm wahr, wie du atmest und wo du den Atem spürst, beim Heben und Senken des Brustkorbs oder der Bauchdecke, beim Ein- und Ausströmen der Luft an der Nase. Den Körper zur Ruhe kommen lassen. Den Atem spüren über den ganzen Verlauf der Ein- und Ausatmung. Und den Atem ganz allein fließen lassen. Es gibt nichts weiter zu tun, als den Atem zu begleiten und dir klarzumachen, dass sich jeder Atemzug ernährt. Vielleicht schon diese kleine Gelegenheit nehmen und Dankbarkeit üben für diesen Atemzug. Wenn es angenehm für dich ist, leg die Hand auf den Brustkorb und den Herzbereich. Vielleicht gibt es weitere kleine Dinge in deinem Leben, denen du dich mit der Absicht von Dankbarkeit zuwenden kannst. Vielleicht ist es der Duft deines Lieblingscafés. Vielleicht auch das Lächeln eines Freundes. Oder eine schöne Aussicht. Vielleicht die Wärme der Sonne auf deiner Haut. Vielleicht andere kleine Wahrnehmungen, Empfindungen, die dein Leben bereichern. Kleine Wahrnehmungen, für die du dankbar bist. Vielleicht eins, zwei oder drei Momente erinnern von heute, von gestern. Momente, die vielleicht selbstverständlich sind. oder Momente, die du auch schon besonders geschätzt hast. Vielleicht Begegnungen mit anderen Menschen. Vielleicht andere sinnliche Erfahrungen, die dich erfreuen. Ein Duft, ein Bild, Farben. Eine Erinnerung an ein Gefühl. Vielleicht gibt es auch größere Ereignisse, für die du dankbar bist. Und immer auch die Aufmerksamkeit für diese kleinen Ereignisse. Und sich dafür öffnen, wie sich diese Dankbarkeit anfühlt, wie sich das Herz öffnet vielleicht. Was passiert, wenn du diese Erinnerung wiederholst und dich dann deinem Herzen zuwendest, diesen Moment mit Wertschätzung, mit Dankbarkeit. Überhaupt mit Wahrnehmung verbindest. Immer wieder zwischendurch die Ein- und Ausatmung spüren und sich erneut öffnen für diese kleinen Momente, die das Leben bereichern. Und für diese Möglichkeit, sie genauer zu spüren, zu erinnern, dankbar zu sein, sein eigenes Herz zu öffnen. Und zum Abschluss einfach zum Atem zurückkehren, die Einatmung, die Ausatmung spüren. und dann wieder in deine Umgebung zurückkehren mit der Aufmerksamkeit.